Schlapphand mit Hundeblick, eingenässt und verkotet, vegetiert er, der Fritz. Er lebt noch, was denkt er? Hat er jeweils etwas gedacht? Oder nur alle benutzt und ausgebeutet? Olga gebar den Manfred, entstanden irgendwann durch den Herrn Papa. Lange vor meiner Zeit und lange nicht gewahr. Was war ihm wichtig? Hat er einmal jemand richtig geliebt? Alles nicht klar. Die Partnerinnen waren zum Teil einfach so fabelhaft und gingen an ihm zugrunde oder fast. Die soziale Frage brachte selbst mich um den Verstand. Am Lebensende hat es auch mich erreicht und ich sehe die geöffnete Hand.